Deutschlandfunk. Freistil. Im Juni 1968 trafen sich Holger Tschukay, David Johnson, Michael Karoly, Jackie Liebezeit und Irmin Schmidt in Köln und begannen, ausgerüstet nur mit einem Mikrofon und einer Bandmaschine, Songmaterial zu erarbeiten. Die Gruppe Can war geboren. Es war der Beginn einer einzigartigen künstlerischen Zusammenarbeit im Bereich der experimentellen Rockmusik. Der Einfluss der Band ist auch heute noch für viele internationale Musiker und Klangkünstler prägend. Das folgende Feature beschreibt Aufstieg und Wirkung der Gruppe Can. Die Revolution der Klänge. 40 Jahre Can. Es war nicht unbedingt im Trend. Es ist zeitlos. Ich weiß nicht, wie lange das anhält, aber es kann lange dauern. Es wird nicht altmodisch. They were always recognizable, but never predictable. Am besten kann man Sachen verändern durch Meditation. Und Musik ist ein großer Bestandteil von Meditation. Es muss nicht unbedingt meditative Musik sein. Es kann auch Popmusik sein. They were always searching, globally important, and yet somehow very German. They were Can. Die meisten, die hier Rockmusik gemacht haben, die haben sich eben an die angloamerikanischen Vorbilder angelehnt und hatten uns gegenüber kein Verständnis. Sie haben auch gedacht, die können das nicht. They can't. Das war eine Verspottung von the can. They can't. Sie sind mutig, magisch, manisch, meilensteinig und minimalistisch. Es kommt nicht nur auf die Dose an, sondern auch, welches Herz in ihr schlägt. Zur Geschichte der Kölner Avantgarde-Band. Ein Feature von Daniel Gutmann und Joachim Palutzki. Im Frühjahr 2008 haben sich auf einem Ausflugsdampfer einige hundert Musikfans zu einem besonderen Konzertevent versammelt. Die kleine abendliche Tour am Kölner Rheinufer entlang ist der Höhepunkt der Ausstellung Pop am Rhein im Kölner Stadtmuseum. Das Thema der Ausstellung ist Musik, Film, Clubkultur. Jetzt fängt es an, so leicht zu schallen. Ne? Das Ganze ist mit Geräusch verbunden, wie man hören und sehen kann. Die untere Etage ist den 60er und frühen 70er Jahren gewidmet. Uwe Huslein ist der Kurator der Ausstellung, die den weiten Bogen spannt, von der Elektroszene der Gegenwart bis zu den Anfängen der Subkultur im Rheinland der 60er Jahre. Da gab es diese Filmgruppe X-Screen, die machten dann Veranstaltungen. Von Avantgarde-Filmen berühmt geworden sind die mit einem Skandal, wo der Neumarkt, der damals als U-Bahn-Station gebaut wurde, von der Polizei gestürmt wurde. Das ist eine Veranstaltung mit Beatbands. Rolf-Dieter Brinkmann hat gelesen. Es wurden aber tendenziell anzügliche Filme gezeigt. Alle wurden konfisziert. 1000 Leute erkennungsdienstlich behandelt. Und das gab halt einen großen, großen Skandal. Das ist ja genau diese Umbruchssituation, wo viel in Köln anfängt, was später den Kulturstandort Köln bestimmt hat. So viele Dinge sind damals aus dieser freien Szene eigentlich gekommen, die viele Dinge dann später für Köln hohen Einfluss hatten. In dem Gemengelage ist unter anderem natürlich auch Can entstanden. Auf dem Schiff gibt Irmin Schmidt, einer der Gründer von Can, zusammen mit dem Elektrosound-Spezialisten Kumo ein Konzert. Im Publikum sind drei Generationen vertreten. Einige der älteren Can-Fans wie Wolfgang Strobel und Mike Herting können sich noch gut an die wilden späten 60er Jahre erinnern. Ich war Zeitzeuge, das in einer Zeit, wo alles, was man da erlebt hat, hat einen sehr geprägt. Das muss gewesen sein, weiß nicht, 69, 68, 69 oder so. Ich war jedenfalls Schüler in Brühl damals und ich war der Einzige mit langen Haaren und kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich zum Can-Konzert ins Weißhaus gegangen bin da. Und ich hatte von Can eigentlich keine Ahnung so, aber irgendeiner, ich machte damals schon Musik auch, und irgendeiner hatte mir gesagt, das musst du dir anhören. Vorher war, glaube ich, die erste Demonstration, an der ich teilgenommen habe, die Blockierung der KVB hier in Köln. Ja. Das prägt dann wahrscheinlich auch fürs Leben. Ein bisschen, dass man da eine Sitzblockade mitgemacht hat als Schüler. Im Weißhaus war voll ausverkauft und Damo Suzuki hat gesungen, das weiß ich noch, mit den langen Haaren. Und links stand der Irmin an seiner Orgel und dann Holger mit allen möglichen Gerätschaften und hinten Jackie. Auf der Bühne völlig ausgeflippter Damo Suzuki, tobte darum, das werde ich nie vergessen, von rechts nach links, links nach rechts. Tanzte und sang natürlich auch völlig unverständlich. Die Verstärkung war nicht so wie heute, dass man alles hätte hören können. Ich hatte sowas noch nie gehört. Es war schmutzig, ne? Es war ein richtig dreckiger Sound. Gefährlich, ne? Das ist das Wort, das mir heutzutage so in Sinn kommt. Dann kann ich mich noch an ein ganz großes Konzert erinnern, das war eine Sporthalle. Das war dieses legendäre Free Concert, was sie, glaube ich, gemacht hatten. Etwa zu der Zeit, wo sie diese Filmmusik für diesen Durbridge-Krimi gemacht hatten. Irmin Schmidt und Kumo stellen auf dem Schiff ihre neue CD Axolotl Eyes vor. Wir haben ja zusammengefunden über die Zusammenarbeit bei meiner Oper Gormenghast. Und da brauchte ich jemanden, der sowohl in der neuen Musik, also überhaupt in der zeitgenössischen Kunstmusik zu Hause ist, als auch in der elektronischen Musik, wie auch im Pop- und Rockmusik. Und davon gibt's wenig, verdammt wenige. Ich habe mir kürzlich noch mal einige Artikel über meine eigenen Alben durchgelesen und bin auf die Kritik einer Platte gestoßen, die ich 1994 veröffentlicht habe, lange bevor ich überhaupt mit Irmin zusammengekommen bin. Und in der Kritik stand, dass man sehr gut den wahrscheinlichen Einfluss von Can erkennen könne. Es gibt da offensichtlich etwas, das gut zusammenpasst. Alles, was ich mit Kumo mache, entsteht, wenn es nicht gerade ein Live-Mitschnitt ist, im Studio, während zum Beispiel die Oper zum Teil im Studio, zum Teil geschriebene Partitur ist. Und das Ballett jetzt für die Düsseldorfer Oper habe ich richtig, wie vor 150 Jahren, einen Komponist auf Notenpapier mit Bleistift und viel Radiergummi geschrieben. Und das wird dann hinterher computerisiert. Seit den 60er Jahren führt Irmin Schmidt ein musikalisches Leben zwischen neuer Musik und experimentellem Rock. Alles, was ich gemacht habe, ist Teil meiner musikalischen Welt. Und da drin hat Stockhausen oder Ligeti oder Stravinsky genauso viel Einfluss auf das, was ich gemacht habe. Stockhausen vor allen Dingen als eigentlich der Erste, der aus Elektronik richtige Musik gemacht hat. Genauso viel Platz wie Jimi Hendrix, Coltrane, James Brown, ja, oder einige der Techno-Musik. Also das ist alles irgendwie eine Welt, aus der ich schöpfe, in der ich auch mein Werdegang geht durch all diese Welten durch. Und also sind sie Bestandteil von all dem, was ich mache. Köln gekommen für die Kölner Kurse für neue Musik. Und dort habe ich Irmin und Holger kennengelernt. Also Irmin mit seiner Frau Hildegard und ich waren Nachbarn in Köln-Humboldt. Zu den Wegbegleitern der Gründung von CAN gehört der Amerikaner David Johnson. Er ist in den 60er Jahren ein enger Mitarbeiter Karl-Heinz Stockhausens. Die vom Meister der neuen Musik ausgerichteten Kurse und das Studio für elektronische Musik des WDR machen Köln damals zu Deutschlands Hauptstadt der neuen Musik. Da war die Rolle von Stockhausen und das WDR-Studio groß, aber auch die neue Kunstszene, die sich aus Mary Bauermeisters Atelier in der Lindgasse herauskristallisiert hatte. Der Boden war sehr kreativ und fruchtbar. Junge Musiker trafen sich in Köln und suchten Wege, etwas miteinander zu realisieren. Das WDR-Studio öffnete bisher kaum bekannte Möglichkeiten, auf Tonband gespeichertes Klangmaterial zu verändern und neu collagenartig zu montieren. Die technischen Möglichkeiten des Studios faszinieren auch Holger Tschukai. In dem damals schon in verschiedenen musikalischen Genres erfahrenen Musiker erkennt Irmin Schmidt einen Seelenverwandten. Mit ersten elektronischen Experimenten streben beide nach einer Erweiterung ihres musikalischen Horizontes. Für den erfolgreichen Pianisten und Dirigenten Irmin Schmidt wird darüber hinaus ein Aufenthalt in New York zu einem Schlüsselerlebnis. Ich war da eigentlich, um als Dirigent im Metropolis-Wettbewerb teilzunehmen. Auf irgendeine Weise war der plötzlich für mich überhaupt nicht wichtig. Da lief gerade Chelsea Girls im Kino. Da habe ich stundenlang drin gesessen und Proben versäumt. Und irgendwann hat es mich einfach gar nicht mehr interessiert. Und ich habe mit Terry Riley im Keller gesessen und Terrys Stücke gespielt. Und habe Steve Reich kennengelernt. Und der gerade damals sein erstes Tape-Stück fertig hatte, It's Gonna Rain. Und mit Lamonte Young. Und plötzlich war ich in einer Welt, die hier in Europa nicht existierte. Und ich habe plötzlich gesehen, dass auch Pop und Kunst irgendwie einfach zusammenlebten dort, was hier irgendwie ganz verpönt und unmöglich war. Auch für Holger Tschukai ist das Projekt der Bandgründung ein völliger Neuanfang. Ich konnte nämlich wirklich nichts. Ich konnte nicht richtig Gitarre spielen, ich konnte nicht richtig Klavier spielen, ich konnte eigentlich gar nichts. Nun war das ja so, ich hatte den Michael Caroli in diese Band mit reingebracht, denn er war Schüler bei mir gewesen und ich war sozusagen sein Lehrer, weil ich nach einer reichen Frau suchte und diesen Caroli nun fand. Ja, und der spielte Gitarre. Ich habe ihm also Gitarre sozusagen beigebracht. Und fragte ich mich, ja, was spiele ich denn jetzt? Und mir fiel ein, ich spielte immer in einer Strippe in Duisburg-Walsum. Gaststätte zur Fröhlichkeit. Freitag, Samstag, Sonntag, die Stunde für 5 Mark. Und was spielte ich? Kontrabass. Warum spielte ich wohl Kontrabass? Da hört doch niemand drauf. Ich konnte spielen, was ich wollte. Das spielte doch gar keine Rolle. Oh, oh. Can you see if you can use your modulation frequency in tune with Holger and Michael? Der Holger speziell, der hat eben aufnahmetechnisch und klangverarbeitungstechnisch hat der etliches von Stockhausen mitgebracht. Also wie man Bänder schneidet und wieder neu zusammensetzt oder Bänder rückwärts laufen lässt. Alle möglichen Bandtricks hat er gelernt. This one. What should I do with that? That one. Just try and pick a pitch that is in tune with the guitars. Er spielt wie eine Maschine, nur besser, sagt Holger Tschukay über Jaki Liebezeit, bis heute einer der innovativsten Schlagzeuger der experimentellen Rockmusik. Der gebürtige Dresdner stammt aus der Jazzszene. Also ich bin ungefähr 1960 hier in Köln angekommen, um die Musikhochschule zu besuchen, weil ich Trommeln lernen wollte. Ich hatte keine richtige Vorstellung, was man jetzt da lernt. Die habe ich erst später bekommen und habe festgestellt, dass das überhaupt nicht das war, was ich wollte. Deshalb bin ich dann nicht auf die Musikhochschule gegangen und habe einfach zu trommeln, mit anderen Musikern zu spielen, alle möglichen Arten von Musik zu machen, ohne mich festzulegen. Obwohl mein Hauptanliegen war damals Jazz. Jazz auch genannt. Nach einem längeren Aufenthalt in Barcelona, wo Liebezeit in der Formation von Chet Baker trommelt, schließt er sich 1966 dem Manfred-Schof-Quintett an. Jedenfalls war ich der erste deutsche Free-Jazz-Trommler. Das habe ich dann ungefähr 2 Jahre gemacht und dann habe ich die Lust verloren, weil ich keine Weiterentwicklung sah. Irgendwie war das Ende erreicht vom Jazz. Wo sollte es noch hingehen? Es war keine Zukunft. Da ich mich aber schon immer für rhythmische Musik interessiert habe, habe ich mich entschlossen, den Free Jazz aufzugeben und eine Musik zu machen, die ein bisschen rhythmischer war. Konzept, da mache ich jetzt eine Rockgruppe, sondern ich bringe aus all diesen zeitgenössischen Musikströmungen, Musikwelten, dem Jazz, der Rockmusik und der klassischen Musik, also der modernen, neuen Musik, bringe ich Leute zusammen, die aus dieser Tradition kommen, die spielen, also Jackie, der Jazzmusiker, und Michael, der 10 Jahre jünger war als ich und so ein wirklicher, was man damals Beat Gitarrist nannte, war, und Holger und ich, die wir klassische Musiker waren. Und daraus wollte ich sehen, was entsteht eigentlich, wenn man diese Musikströmungen, diese Welten aufeinanderprallen lässt. Und daraus ist Ken entstanden und das ist Rockmusik, natürlich. Ich war in Paris an dem Wochenende in Mai 68, um Konzerte zu machen in Boulevard Raspail. Und da ging dieses gerade los und ich hatte mein kleines UHE-Tonbandgerät mit und habe einfach aufgenommen. Meine Augen brennend mit Tränengas und es war eine einmalige, auch emotional einmalige Sache. Die Energien, die zu Kern führten, sind als alternative Reaktion zu verstehen, die sich spontan aus der kreativen Stimmung ergaben. You made a believer out of me, babe. You made a believer out of me. Gotta do what I gotta. Im Juni 1968 versammeln sich Irmin Schmidt, Holger Tschukay, Jaki Liebezeit und Michael Karoli in der Wohnung von David Johnson, ausgestattet nur mit einem Mikrofon und einer Revox-Bandmaschine, und beginnen mit den ersten gemeinsamen Aufnahmen. Ich könnte sagen, dass wir fast eine Kommune gewesen wären, ohne dass wir jetzt eine Wohngemeinschaft waren. Jeder hatte sein Privatleben. Aber Die Band war eine Art Kommune, das heißt, alle waren voll gleichberechtigt. Das Geld wurde auch in ganz genau gleiche Teile geteilt. Keiner wurde bevorzugt oder benachteiligt. Das war uns wichtig damals. Es war auch gar nicht geplant, eine Rockgruppe zu werden. Es war geplant, es gab keinen Plan. Es gab überhaupt keinen Plan. Wir hatten keine genaue Vorstellung, was für eine Art Musik wir machen wollten, wie die Musik jetzt konkret aussehen sollte. Einfach das Gefühl, jetzt fangen wir neu an. Die Karten werden jetzt neu gemischt. Wir müssen was Eigenständiges machen und nicht einfach die Beatles oder Rolling Stones kopieren. Das waren Leute, verschiedener konnten sie gar nicht sein. Keiner will in dieser Gruppe jetzt den virtuosen Pianisten Schmidt haben, sondern der soll was erfinden, was Neues, eine ganz neue Geste. Hätte also unser Kapellmeister sein können, aber es gab keinen Chef bei Can. Wenn alles eine Sache wird und man wird nur noch Werkzeug, was da drin arbeitet, dann ist es gut. Darauf haben alle geachtet, dass wir ein Kollektiv waren, kein Chef. Gab's nicht bei uns. You know, it's common sense. In der revolutionär aufgeladenen Atmosphäre des Sommers 1968 entwickelt die neue Gruppe von Beginn an eigene Strukturen der Zusammenarbeit und des Lebensstils. Alle Entscheidungen über die Musik, über Organisation und Finanzen werden gemeinsam getroffen. Und zwar auf der Basis einer größtmöglichen Offenheit und Toleranz gegenüber der Individualität der einzelnen Bandmitglieder. Gemeinsam einigt man sich auf das Konzept der spontanen Komposition. Musikalisch in seinen besten Momenten der Ausdruck für den von der späteren Kritik vielfach beschworenen legendären Geist von Can. Der Komponist hieß immer Can, nicht Lennon McCartney oder in der Art. Einer macht den Text, der andere die Gitarrengriffe. Bei uns stand immer Komponist Can. Ich kenne nur eine englische Gruppe, die das so machte, die hieß Slade. Da stand auch immer dahinter Komponist Slade. Das fand ich gut. Das drückt doch den Gruppengeist aus. Alle anderen, ein Komponist, der kassiert das Geld ab und zahlt seine Musiker aus. Das kann keine richtig funktionierende Gruppe sein im modernen Sinn. Natürlich hat sich das entwickelt. Das ist erstmal ein völliges Durcheinander gewesen. Und langsam ist daraus, oder auch schnell, weil das hat ja kaum länger als ein Jahr gedauert, da sind schon so Stücke wie Monster Movie entstanden. Und das erste Stück, wo wir alle ganz gemeinsam gesagt haben, so, das definiert uns, wie wir werden wollen, das war Father Cannot Yell. Von Beginn an spielt auch Hildegard Schmidt, Irmins Frau, eine wichtige Rolle für die Band. Seit den frühen 70er Jahren kümmert sie sich als Managerin um die Eigenständigkeit der Band gegenüber dem Musikbusiness. Als wir die Can gegründet haben, habe ich nicht gedacht, dass ich da überhaupt was für tun würde. Wir hatten ja damals einen offiziellen Manager, Abi O'Faren. Aber nachdem das ein Desaster war, blieb mir nichts anderes übrig, als zu was zu tun. Und dann habe ich angefangen zu versuchen, das herauszufinden, wie man das macht. Und das ging dann ziemlich schnell. Auf einer Reise nach Paris lernt Hildegard Schmidt 1969 den amerikanischen Bildhauer und Maler Malcolm Mooney kennen, der spontan zum ersten Sänger von Can wird. war einfach, das war ein Rhythmustalent. Der brauchte nur ein paar Worte sagen, das war schon mit Rhythmus verbunden. Zusammen mit Jackie Liebezeit bildet Michael Mooney das rhythmische Rückgrat auf Monster Movie, der ersten veröffentlichten Platte von Can. Auf eine kleine Manipulation der beiden geht der Bandname zurück. Wir haben so eine Art Brainstorming gemacht und jeder sollte Zettel in die Dose legen mit Namensvorschlägen. Ich weiß nicht, wie viele Vorschläge jeder machen konnte, vielleicht 10 Vorschläge. Und die anderen haben dann 10 verschiedene Vorschläge reingetan. Und Mooney und ich haben immer Can draufgeschrieben, 10-mal. Und dann war eindeutig in der Dose, da lagen dann die meisten Zettel mit Can. So hatten wir gewonnen. Dann waren auch alle einverstanden mit dem Namen. Schon Monster Movie stieß auf bemerkenswerte öffentliche Resonanz, insbesondere in England. Heard You Do Right. John Peel played the whole of You Do Right. I guess it was, what would it be, 69? Das erste Can-Stück, das ich gehört habe, war You Do Right. John Peel spielte das komplette Stück im Radio. Ich glaube, es war 1969. Ich war ein junger Musiker und das Stück änderte vollkommen mein Verständnis dafür, was Musik sein konnte. Und als ich dann die Aufnahme hörte, änderte sich auch meine Vorstellung davon, wie Musik gemacht werden kann. Nicht nur der Klang beeindruckte mich, sondern ich konnte fühlen, wie die Musik entstanden ist. Es war völlig anders als alles, was ich bis dahin gehört hatte. The whole thing about how it was made somehow came across, which I thought was sort of completely different to anything that I'd ever heard before. You got to move on, man. You got to move on, man. You've got the Can. We zeigen hier 5 Filme, die mit Audio Guide dann auch den Ton bekommen. Im November 2007 wurde Can museal. Das gesamte Original-Equipment des ehemaligen Can-Studios, das sich ursprünglich in einem kleinen Vorort von Köln befand, ist in die ständige Sammlung des Rock- und Popmuseums im westfälischen Gronau aufgenommen worden. Bei der feierlichen Ausstellungseröffnung sind englische Journalisten eindeutig in der Mehrzahl. Die Wertschätzung für Can ist auf der britischen Insel ungebrochen, wie Daniel Miller, Godfather of Technopop und Gründer des Mute-Labels, bestätigt. Ich glaube, die jungen Deutschen versuchten damals, ihre eigene Kultur zu schaffen, eine Nachkriegskultur, die nicht amerikanisch oder englisch beeinflusst war. Das führte unweigerlich zu einer neuen Form von Kunst und Musik, als diese Generation alt genug war, um an diesem Prozess teilzuhaben. Allgemein wurde Can als Krautrock bezeichnet, vor allem aus der Perspektive der Medien. Sie waren vielleicht Teil dieser als Krautrock bezeichneten neuen Kulturbewegung, aber sie waren in ihrer Originalität auch einzigartig. Und sie wurden auch in England als eine große Underground-Band angesehen, schon von Beginn an. Mit dem Etikett Krautrock wird in England bis heute die gesamte Vielfalt der deutschen Rockmusikszene der 70er Jahre versehen. Darunter so unterschiedliche Bands wie Amon Dül, Tangerine Dream, Guru Guru oder Popol Vuh. Es gab am Anfang Kontakte zu Kraftwerk, die damals noch Organization hießen. Die haben wir ein paar Mal getroffen. Und das waren ein bisschen Seelenverwandte von uns, hatten wir das Gefühl. Aber sonst gab es eigentlich keine Musiker, die ähnlich dachten wie wir. Der Name Krautrock, der ist uns aufgezwungen worden. Ich fühle mich gar nicht als Kraut, was ja so ein Schimpfwort war für die Deutschen von den Engländern während des letzten Weltkrieges. Ich lehne das eigentlich völlig ab, mich als Krautrocker zu bezeichnen. Ist schon fast eine Beleidigung, finde ich. Bereits nach Monster Movie ändert sich vieles für Can. Damo Suzuki löst Malcolm Mooney als Sänger ab und die Gruppe richtet sich in einem leerstehenden Kino in Weilerswist bei Köln ein eigenes Studio ein. das legendäre Inner Space Studio. Sogar einige der alten Bundeswehrmatratzen, die als Schalldämpfung an die Wände genagelt waren, haben Eingang in die Studio-Rekonstruktion in Gronau gefunden. Was das Besondere am Kernstudio gewesen war, war, dass es keine sogenannte Abtrennung zwischen einem Regieraum und einem Aufnahmeraum gegeben hat. Ich kenne diese Situation sehr gut. Man redet dann über ein sogenanntes Intercom mit den Musikern drumherum. Die Vorstellung, zumindest von meiner Seite aus, war immer so gewesen, einer amerikanischen Bar. Deswegen, also als das frühere Inner Space Studio hatte die Regie und die Technik in der Mitte des Raumes. Drumherum waren die Musiker, sozusagen die Klienten, und das war wie in einer amerikanischen Bar, wo der Barkeeper eine gute Atmosphäre erzeugt, dass die Klienten um ihn herum auch miteinander gesprochen haben. Das war also gar kein Problem. Er konnte mit allen sprechen, aber auch sie untereinander, weil die Kommunikation direkt war. Es gab keine Umwege über irgendwelche Drahtleitungen. Diese Atmosphäre, glaube ich, ist in erster Linie, also mal ganz abgesehen von dem sehr pittoresken Raum und von der Größe dieses Raums, der ungewöhnlichen Größe und dieser seltsamen Abgeschlossenheit, die das so hatte, aber in erster Linie ist sie von den Leuten bestimmt worden, von denen, die da Musik gemacht haben und von der Arbeitssituation, von der Art und Weise, wie wir da drin. Ja, wir haben ja nicht drin gelebt, aber eigentlich haben wir doch drin gelebt, weil wir haben mindestens 12 Stunden am Tag täglich miteinander dort gearbeitet und gespielt und auch Kuchen gegessen. Und auf jeden Fall, ja, nebenan ist dieser wunderbare Bäcker gewesen. Deswegen haben wir uns teilweise nur von Kuchen ernährt. Wir haben in einem Raum aufgenommen, und das heißt, wir hatten gar niemanden, der aufnahm. Wohl der Techniker, das war Holger Schukai, der hat Bass gespielt und musste natürlich spielen. Da wurde die Maschine angestellt, die lief dann alleine. Und später mit der Multitrack-Maschine, ja, da hat sich alles geändert. Da war es vorbei mit dem Teamgeist. Und auch da hat der Musik geschadet. Die Musik war nicht mehr so zusammen wie am Anfang. Die Studiotechnik und die Atmosphäre im Moment der Aufnahmen werden bei Can in das Prinzip der spontanen Komposition einbezogen, sodass jede Platte ihren eigenen unverwechselbaren Sound bekommt. Das ist auch eine Sache, die modern ist heute. Wir haben alle Elemente, die von außen kamen, nicht nur zwangsläufig, sondern auch absichtlich mit reingenommen. Die Musik war dann gut, wenn jedes Nebengeräusch, irgendein Auto, was hupte oder so, voll in der Musik integriert war, automatisch. Dann wussten wir, dass wir gut spielen. Wenn Nebengeräusche gestört haben, die Musik, dann wussten wir, dass es an der Musik lag und nicht an den Nebengeräuschen. Das ist, glaube ich, wichtig. Der Sound in den Anfang der 70er Jahre oder Ende der 60er Jahre ging ja in Richtung cleaner, sauberer Sound. Der war bei Can gar nicht zu machen, sondern hier war der typische raumcharakteristische Sound, der plötzlich eine große Rolle gespielt hatte. Später hat man regelrecht elektronische Raumsimulatoren dann entwickelt, damit man sozusagen in diese Nähe dieses Sounds gekommen war, künstlich. Ebenso wichtig ist die aus der Stockhausen-Zeit mitgebrachte Schnitttechnik, die bei den experimentelleren Klangcollagen eine wichtige Rolle spielt. Mit den Klangexperimenten auf der Doppel-LP Tago Mago macht Can erstmals auch die E-Musik-Feuilletonisten auf sich aufmerksam. Das ist einerseits entstanden, indem Michael zwischen seine Saiten in der Gitarre eine Stricknadel geflochten, also zwischen die Saiten geflochten hat und dann die Stricknadel angeschlagen hat. Und das über verschiedene Feedbacks beim Lautsprecher kam, in dem Holger irgendwelche elektronischen Klänge fabriziert hat, auf diese sehr simple Weise, die wir damals, indem ich auf einer ganz blöden Orgel irgendwelche sehr bösartigen Klänge gemacht habe und dann im Laufe des Stückes angefangen habe zu singen mit diesem Wahnsinnshall und diesem Delay. Aber angefangen haben, das nochmal auseinanderzunehmen und in einzelne Teile Aufnahmen, die Wochen zurücklagen, Teile, kleine, seltsame Bruchteile hineinzuspielen, also in die Gitarrenklänge, in die fertigen und das gegeneinander zu mischen, sodass so eine Collage entstand, dass so da immer so kleine Welten, so kleine Szenen plötzlich auftauchen, so aus so einem Nebel. Aus einer Vielzahl von Filmmusiken, die Ken von Beginn an produziert, ragt die Titelmelodie des Durbridge-Krimi-Mehrteilers Das Messer heraus, die Musik für einen der typischen Straßenfeger des deutschen Fernsehens der 70er Jahre. Die Band nennt ihren Song Spoon und erobert 1972 über Nacht die deutschen Popcharts. Hatten wir noch mal ein Stück. Ich weiß auch nicht, wie das dazu gekommen ist. Es war auch kein besonders gutes Stück. Es war so ein bisschen Disco-mäßig. Das war in England besonders ein großer Erfolg. Und der hat uns überrascht. Dass es so schnell geht, das haben wir allen, weil der war plötzlich in den Charts und wir waren gar nicht da. Wir waren in Urlaub. Michael Caroli war in Kenia verschwunden mit seiner Frau. Und der konnte zum Beispiel, als wir Pop of the Tops gemacht haben, war er nicht greifbar. Wir haben ihn nicht gefunden. Obwohl Ken sich immer geweigert hat, Full Playback zu machen. Aber bei Top of the Pops, da war ganz klar, da konnte man euch sagen, nee, das machen wir nicht. Ja, da haben wir dann einen gefakten Michael auf die Bühne gestellt. Das war sowieso Full Playback. Zum Zeitpunkt von I Want More 1976 ist Damo Suzuki nicht mehr der Sänger der Band. Ken hat mittlerweile die Mehrspurtechnik eingeführt. René Tinner begleitet als Studiotechniker die Aufnahmen im Inner Space Studio. Als ich da 73 zu Ken gekommen bin, da verstand ich die Welt nicht mehr, weil ich wusste gar nicht, was die da machen. Ich dachte, das ist die reine Anarchie oder das Chaos oder wie immer man das nennen will. Ich habe auch lange gebraucht, um das zu begreifen. Und es war natürlich auch auf eine gewisse Art dann auch nachher nie mehr so interessant wie damals, weil man wusste nie, was passiert. Es konnte immer alles passieren. Nach der Einführung der Mehrspurtechnik sind ganz andere Arbeitsprozesse möglich geworden. Und wir dachten immer, es geht jetzt schneller und eigentlich ist eher das Gegenteil der Fall gewesen. Es dauerte jetzt noch langsamer, weil man konnte noch viel, viel mehr ausprobieren. Und dadurch hören sich auch dann eben die Ken-Platten, sag ich mal, nach Sunova Babaluma, hören sich dann anders an. Musik. Holger Tschukay, dessen unkonventionelles und prägnantes Bassspiel die ersten Can-Alben mitgeprägt hat, gibt im Winter 1976 den Bass auf und konzentriert sich fortan auf Experimente. Tape-Samples, Sounds von Kurzwellensendern und elektronisch verfremdete Klänge, die er an seinem Basteltisch erstellt und live in die Aufnahmen der Band einspielt. Eine Arbeit, die auch die Vielfalt seiner ab den 80er Jahren entstehenden Soloprojekte prägt. Es gibt gewisse Dinge, die bleiben, und es gibt Dinge, die natürlich sich ständig verändern. Ich reagiere äußerst stark auf die technische, auf Medien zum Beispiel. Internet ist meine Plattform, wenn man das live nutzen kann. Dann, was bleibt, ist der spontane Bezug, wenn etwas entsteht. Aber gleichzeitig sich Zeit nehmen, um über die Dinge nachzudenken und in die richtige Position zu setzen. Nichts anderes tun wir hier auch. Auf den letzten drei in den 70er Jahren entstehenden Alben von Can wird die Band von dem Ex-Traffic-Mitglied Roscoe G am Bass und dem Perkussionisten Rebop Kwaku Bah begleitet. Sie bringen neue Impulse in die Gruppe, in der jedoch schon vieles auseinanderstrebt. Jeder fühlt, dass sich etwas Tiefgreifendes verändert hat. Am Schluss, glaube ich, ging es ein bisschen bergab mit Canis. Wir hatten nicht mehr die Qualität wie am Anfang. Am Anfang waren wir wahrscheinlich am enthusiastischen. Und nach ein paar Jahren haben wir uns vielleicht nicht mehr ganz so gut verstanden. Da hat es schon mal Streit gegeben, ein bisschen. Es war schon eine Entwicklung zu erkennen, dass der eine wurde Familienvater. Am Anfang waren wir immer zusammen, immer. Egal, da gab es nichts anderes als Can. Dann aber kamen Zeiten, wo dann der eine oder andere doch irgendwelche privaten Verpflichtungen oder sowas hatte, so, ja, ich kann heute Abend nicht kommen. Oder jedenfalls hat das ein bisschen an dem Gruppengeist genagt. Als die Band anfing, war der Geist war ausschlaggebend, glaube ich. Und danach ist der Geist immer mehr entwichen, der revolutionäre Geist auch, der da drin war. Im Dezember 1978 beschließen die Bandmitglieder, eigene Wege zu gehen, jedoch eng verbunden zu bleiben. Sie unterstützen sich gegenseitig bei ihren Soloprojekten und veröffentlichen ihre Werke bis heute auf dem von Hildegard Schmidt gegründeten Label Spoon Records. Die alten Can-Platten erlangen bereits in den 80er Jahren Legendenstatus. 1981 wird die Platte Delay 1968 veröffentlicht, die allererste Aufnahmen mit Malcolm Mooney beinhaltet. Im Sommer 1986 treffen sich die ehemaligen Bandmitglieder in Michael Carolis Haus in Südfrankreich. Dort entsteht die letzte LP, Right Time, die 1989 veröffentlicht wird. Irgendwie war das plötzlich in unseren Köpfen. Das war ganz seltsam. Wir haben so überlegt, so mal ins Blaue, vielleicht sollten wir doch noch mal wieder eine Platte machen. Und dann passierte plötzlich, dass im Briefkasten bei mir ein Brief von Malcolm lag, der von all dem Überlegungen noch gar nichts wusste und schrieb, eigentlich müsste ich jetzt mal wieder rüberkommen und wir sollten eine Platte machen. Der Geist, der hat sich nicht übertragen lassen. Heute ist der Geist eben nicht mehr so im Team definiert. Heute ist die Ich-AG angesagt, was mit Hilfe von Computern leicht ist heutzutage. Das heißt, ein Mann kann eine ganze Band entstehen lassen mit Hilfe seines Computers. Wie auch Produzentenmusik heute angesagt ist und nicht mehr Musikermusik. Es gibt kaum noch Musiker, die Musik machen, sondern die Produzenten machen Musik. Wobei ich der Meinung bin, dass das keine Musik ist, die rauskommt am Schluss, sondern ein Produkt. Die echte Musik, die gemacht wird, die hört man eigentlich in diesem Kulturkreis weniger. Auch der erfolgreiche Kölner Jazzmusiker und Produzent Mike Herting, ein langjähriger Wegbegleiter von Jacky Liebezeit, beurteilt die Entwicklung der Musikindustrie mit Skepsis. Wenn ich heute sehe, wie Musik mit Geld zugeschissen wird, das macht keinen Spaß. Ich habe das immer wieder erlebt, auch in meiner Zeit als Produzent, weil nicht lange, 2-3 Jahre, habe ich dann so Steuerabschreibungsprojekte erlebt, wo ich junge Künstler da beobachtet habe, die unheimlich viel Geld kriegten. Das war aber ein Steuerabschreibungsprojekt und die wurden dann einfach so weggeworfen. Ne? Heute kannst du es bei DSDS beobachten. Ne? Ist das Gleiche in noch ein bisschen extrovertierter. Da ist diese 68er-Generation, also viele von denen sind dagegen gefeit, ne? Geimpft worden damals und das ist gut. Irgendwann, naja, eben so Mitte der 80er, da hing ich schon im Stollwerk ab, ist mir Jacky auf dem Flur begegnet und hat gesagt, so in seiner sehr trockenen Art, ja, Tag, am Sonntag spielen wir mal wieder zusammen, vielleicht hast du Lust vorbeizukommen. Und ich war so ein bisschen auf Distanz, so, ja, okay, ich kenne die Leute, aber je nachdem, welche Heilkräuter dann unterwegs sind und wie man da sich einstellt. Da war ich damals, gab es so verschiedene Kräfte, die wirkten. Und in der darauffolgenden Nacht träumte mir, offensichtlich morgens, Jacky Liebezeit und Rainer Linke auf einem Mondplateau. Tatsächlich auf dem Mond, also mit so einem, ich weiß nicht, wie das Licht auf dem Mond ist, aber es war so ein gelbliches, irgendwie merkwürdiges Licht. Und auch mit den Gravitationsverhältnissen auf dem Mond. Das heißt, man konnte springen und ist ja, glaube ich, nur ein Sechstel Gewicht hat man dann. Und in der Konstellation bot mir der Jacky im Traum auf dem Mond eine Pfeife an. So, mir entgegen. Und ich habe auch an der Pfeife gezogen. Was ich im Traumzusammenhang wirklich auch was Spezielles finde, weil oft in solchen Situationen wird man dann wach und zum entscheidenden Akt kommt es nicht. Also ich habe an der Pfeife gezogen und dann wurde ich wach anschließend. Und das kommt mir auch ein Traum, den ich dann sofort erinnern konnte. Und ohne da irgendwie dann groß weiter schlussfolgern zu müssen, habe ich gesagt, ja, das scheint ein Zeichen zu sein, dann wollen wir mal den Grundkurs beginnen. Der Musiker und Komponist Manos Tsangaris ist Mitglied von Drums of Chaos, einer Trommelgruppe, die in den 80er Jahren von Jacky Liebezeit gegründet wurde. Bis heute kommen sie in einem ehemals besetzten Fabrikgebäude in der Kölner Südstadt regelmäßig zu Sessions zusammen. Es gibt leider keine europäische Rhythmustradition. Rhythmus ist in Europa überhaupt nie verstanden worden. Ich habe den Verdacht, dass das eigentlich von der Kirche verteufelt wurde, dass es als Teufelswerk abgetan wurde. Deswegen sieht man ja auch in den christlichen Ländern, gibt es sehr schöne Musik, aber Trommeln sind unterbesetzt. Mit den Drums of Chaos führt Jacky Liebezeit den Geist von Can auf seine Weise fort. Wichtig bleiben ihm die Abwesenheit von hierarchischen Strukturen in der Gruppe und das freie Zusammenspiel auf der Basis von wenigen Regeln. Eine Form der sozialen Interaktion, die wahrscheinlich in Bands sonst ihresgleichen sucht. Drums of Chaos sind keine Band in dem Sinne, aber sie spielen halt inzwischen seit weit über 20 Jahren zusammen. Und es glaubt uns ja niemand, aber es gibt eigentlich keine Verabredung. Ich habe den Geist hab ich behalten. Mit dem Geist lebe ich heute immer noch. Dieser Geist hält mich auch am Leben. Deshalb spiele ich eigentlich heute fast mehr, als ich zu Kennzeichen gespielt habe. Kennzeichnend für die Solojahre der ehemaligen Can-Mitglieder sind bis heute zahlreiche Projekte mit Musikern wie Brian Eno, Jaw Wobble oder Peter Gabriel. Zugleich beziehen sich viele internationale Bands wie Sonic Youth oder The Fall oder auch Musiker aus der Techno-Szene wie WestBam bis heute auf den Einfluss von Can. We were fortunate enough to be releasing Can Records or re-releasing their catalog. Wir haben das Glück, den internationalen Vertrieb der Can-Platten zu organisieren. Und jedes Mal, wenn wir einen Vertrag mit einer neuen Band auf unserem Mute-Label machen, bieten wir den jungen Musikern freie Wahl aus unserem Musikbestand. Und das Erste, worauf sie sich stürzen, ist immer der komplette Can-Katalog. Egal, ob es Punkrocker sind oder ob es sich um eine Elektronikband handelt, alle wollen zuallererst Can. Ich denke, das spricht für sich. Tells you don't have to know much more than that about the influence of Can on contemporary music, you know. Die Musik der Band, die sich den Modeströmungen zu ihrer Entstehungszeit entzogen hat, wird neu aufgelegt, remixed und gesampled. Und auch in Zukunft sind noch Neuerscheinungen aus dem reichen Oeuvre Cans zu erwarten. Da gibt es natürlich noch unheimlich viel Material, das waren ja ganze Filmmusiken. Ich möchte nochmal eine richtige neue Can-Soundtracks-Platte machen mit Titeln, die noch nicht veröffentlicht waren. One of the reasons why Can were unique. Can waren musikalisch einzigartig, auch weil sie sich den Standards des Musikbusiness ihrer Zeit verweigert haben. Es war von zentraler Bedeutung, dass sie ihr eigenes Studio und ihr eigenes Label hatten. Außer ihnen waren die Beatles die einzige Band auf diesem Planeten, die das auch so versucht haben. Nur standen die Beatles so sehr im Zentrum des Musikbusiness, dass sie sich kaum aus den Klauen der großen Organisationen befreien konnten. Can hingegen konnte einen völlig anderen Weg einschlagen als alle anderen Bands dieser Zeit. Ich werde oft gefragt, was das mit mir macht und wie ich das finde, dass Can-Musik nach 40 Jahren immer noch so frisch und auch gekauft, konsumiert, gehört von ganz jungen, von immer wieder neuen Hörern. Ob das nicht für mich irgendwas ganz Ungewöhnliches und weil das ist ja in dieser in der Rockwelt ungewöhnlich. Und es ist aber für mich gar nicht der, ich als klassischer Musiker aufgewachsen bin. Da gibt's von Machaut bis Schönberg, die sind alle gegenwärtig. Das heißt, die Musik seit 500 Jahren, das heißt, ist da und wird gehört. Und da ist es ganz selbstverständlich, man möchte zu dem Club eigentlich gehören, zu denen, die bleiben. To him who'd been just a drunken hot dog. Im Jahr 2001 starb das jüngste Bandmitglied, der Gitarrist Michael Caroli, an den Folgen einer Krebserkrankung. Wir haben eigentlich nie kategorisch überhaupt irgendwas ausgeschlossen. Es hätte auch noch viele Möglichkeiten geben können, noch mal wieder was Gemeinsames machen. Aber da es Michael nicht mehr gibt, gibt es auch Can eigentlich nicht. Konzert losgeht, ist für mich der Moment, wo ich alles zusammenhöre, wo ich nur noch spiele und die Band höre. Das ist der Moment, wo ich weiß, jetzt ist es gut. Vorher war es nicht gut, wo ich nur die Gitarre gehört habe. Wenn alles eine Sache wird und man wird nur noch Werkzeug, was da drin arbeitet, dann ist es gut. Die Revolution der Klänge. 40 Jahre Can. Zur Geschichte der Kölner Avantgarde-Band. Ein Feature von Daniel Gutmann und Joachim Palutzki. Es sprachen Bodo Primus und Karl-Heinz Tafel. Ton und Technik Eva Pöpplein und Beate Braun. Regie Nora Bauer. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2008.